Hallihallöchen, meine lieben Damen und Herren der gewogenen Unterhaltung und herzlich willkommen zu diesem neuen Netzer Nerd News. Mein Name ist Marvin Heidenstedt von heidenstedt.org und diese Netz- und Nerd News kommen von i5h.de. Ich wiederhole i5h.de. Heute ist der 12. November 2013, ein Dienstag für jeden, der heute Morgen noch nicht auf den Kalender geschaut hat. Und der alltägliche Disclaimer, weil wegen rechtlicher Sachen und so. Die Links zu den Quellen findet ihr auf der Homepage i5h.de bzw. www.i5h.de und da einfach unter dem jeweiligen Datum schauen. Dort ist dann die Linkliste zu finden in dem Artikel. So, die PC-Welt schreibt nämlich, dass Google in ein finnisches Rechenzentrum investiert. 608 Millionen Dollar, um genau zu sein. Das ist ziemlich cool, besonders weil dieses Rechenzentrum dann mit Meereswasser gekühlt wird, also mit Meerwasser. Weil ein Großteil der Energie, ein Drittel oder zwei Drittel, ich bin mir nicht mehr sicher, der Rechenzentrum auf der Welt, die Energieaufnahme von Rechenzentren geht tatsächlich auf die Kühlung zurück. Weil die ganze Rechnerei und so, die ist eigentlich relativ billig vom Stromunterhalt her. Nur die Kühlung, weil da ja Energie umgewandelt werden muss in thermische Energie, beziehungsweise bei der Kühlung läuft es ja anders ab. Da wird Energie, also Elektrizität, wird in mechanische Energie umgewandelt. Von der mechanischen in thermische Energie. Und dann wird ja Luft zusammengepresst und dann wird Luft wieder entfaltet. Ne? Und dadurch entsteht dann ja die Kühlung und das braucht Unmengen von Strom und Meerwasser soll dann da abhelfen. Wahrscheinlich wird dann Meerwasser durch diese ganze Anlage da gepumpt oder sowas. Link. Und dann der SPD-Politiker, ein SPD-Politiker empfiehlt das Hacken der Zugangsdaten aus dem Router. Schreibt Golem. Und wir kennen das ja, der Routerzwang, auch bei Kabel-BW oder O2. Man bekommt einen Router vorgesetzt und den muss man dann benutzen. Tatsächlich ist es so, zum Beispiel bei Kabel-BW, dass der Support dann wirklich den kompletten Zugang auf den Scheibenkleister von Router hat. Also das muss man sich mal überlegen. Die Supporter, die Supportmenschen können sich in die Fritzbox, also in unseren Router einzapfen und können dann von den Router aus in unser LAN reinschauen und können dann da sogar zugreifen. Das ist wie ein VPN-Tunnel. Also, jetzt wo ich das weiß, bin ich sehr, sehr vorsichtiger geworden, was die Sicherheitsintegrität in meinem LAN, in meinem Intranet angeht. Also ich bin da wirklich Samba-technisch stärkere Passwörter und sowas, auch neue Passwörter und verschlüsselt übertragen und so weiter. Alles wichtig, wichtig. Genau, und der SPD-Politiker, wenn ich noch herausfinde, wie heißt, Hans-Jörg Schmidt von der SPD, der sagt also, dass man das Ding hacken soll. Genau, lest euch das mal durch. Hätte nicht gedacht, dass die SPD so kluge Menschen hat, die es schaffen, ein paar Zugangsdaten aus dem Router rauszuzapfen. Interessant, interessant. Hätte ich der SPD nicht zugetraut. Das hätte ich eher so den Piraten zugetraut. Oder naja, viel Intelligentes gibt es da ja nicht. Aber so in Richtung Piraten. So, also mit der großen Koalition hoffen wir, dass es nun ein Verbot des Routerzwanges gibt. Kurbelt ja auch wieder unsere Dings an, Wirtschaft und so. Das wäre auch wichtig. So, und nun werden einige Menschen, einige Zuhörer weinen. Und zwar Swisscom bietet 1 Gigabit pro Sekunde Internetzugänge an. Also Zugänge, Internetzugänge für einen normalen Haushalt. FTTH, also Fiber to the Home. Und zwar mit einem Downstream von 1 Gigabit pro Sekunde. Schreibt die Heise. Relativ übel. Also 1 Gigabit Download und 100 Megabit Upstream. Nicht schlecht. Na, Also 100 Megabit Upstream und 1 Gigabit Downstream hätte ich auch gerne. Also das ist echt übel geworden. Ich frage mich echt, wo das alles noch hinführen soll. Gebt euch das mal. Wenn ihr einen Server an einen Server, ein Rechenzentrum hinstellt, da eine 100 Mbit Leitung ranklatscht, kostet euch das 25 Euro oder so im Monat. Eine 100 Mbit Leitung. Und für das doppelte Geld bekommt man eine 1 Gigabit Leitung. So circa. Ich glaube, eine 1 Gigabit Leitung ist nochmal um Weiten teurer. Aber jetzt kann ein einzelner Kunde das Zehnfache von dem abzapfen, was ich mit meinem Server leisten kann, mit meinem V-Server. Das muss man sich jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. Das heißt, ich brauche jetzt einen Root-Server, um einen einzigen Kunden die komplette Bandbreite zu klatschen. Zu klatschen, das hört sich auch lustig an. Wann kommen die 10 Gigabit-Zugänge für die normalen Server? Wann die 100 Gigabit? Wann die 400 Gigabit-Leitung? Eigentlich müssen wir jetzt schon bei 400 Gigabit-Leitung sein. Beim Upstream. Wäre nicht schlecht. Auf jeden Fall, 80 Euro kostet diese 1 Gigabit-Download-Rate. Und wir Deutschen, wir sind ja ganz weit hinten sind wir. Mit unserem Internet. Sehr, sehr schlecht alles. Naja, hoffentlich wird das besser. Dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag. Das waren die Netz- und Nerd-News. Wir sehen uns morgen wieder am 13. November 2013. Es ist ein Mittwoch.